In dem nun folgenden Hörspiel der Reihe Natur und Technik geht es um den Ton aus der Rille, also um die Schallplatte. Amerika wird oft das Land der unbegrenzten Möglichkeiten genannt. Ob das heute noch gilt, mag fraglich sein. Vor 100 Jahren aber bestand dieser Ruf zu Recht. Innerhalb kürzester Zeit wurden in diesem Land nämlich Erfindungen gemacht, die heute aus unserem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken sind. Einer der Männer, die Amerika diesen Ruf einbrachten, war der Erfinder Thomas Alva Edison, der nicht zu Unrecht der Zauberer von Menlo Park genannt wurde. In Menlo Park, einem kleinen Ort nicht weit von New York, hatte Edison seine Laboratorien und Werkstätten errichtet. Hier wurde beinahe täglich eine neue Erfindung gemacht. Eine seiner ersten erfolgreichen Erfindungen war der automatische Telegraph, ein Gerät, das mit unserem Plattenspieler einige Ähnlichkeit hatte. Dieser Apparat brachte Edison auf einen Gedanken, der ihn kurze Zeit später zu einer bahnbrechenden Erfindung führen sollte. Es war ein heißer Julitag im Jahre 1877. Die Tür zum Labor stand offen. Edison saß in Hemdsärmeln an seinem großen hölzernen Werktisch und arbeitete am automatischen Telegraphen. Seine Haltung war gespannt. Man sah ihm an, dass er angestrengt lauschte und dass ihn etwas beunruhigte. Schließlich stellte er das Gerät ab und rief nach seinem Assistenten. Bachelor? Hey, Charles! Ja? Ich brauche Ihre guten Ohren, Charles. Kommen Sie doch bitte mal rüber. Sofort! Was gibt's zu tun? Der automatische Telegraph macht Geräusche. Hören Sie. Der automatische Telegraph bestand zu Anfang aus einer Papierscheibe, die auf einer Platte lag und sich drehte. Ein kleiner Stift bewegte sich in einer Spirallinie über die Scheibe und kerbte die kurzen und langen Signale telegrafischer Meldungen als Punkte und Striche in das Papier. Wenn man die Scheibe auf ein ähnliches Gerät legte und nun eine Kontaktspitze über die Punkt- und Strichkerbungen laufen ließ, konnten die so aufgezeichneten Meldungen über eine zweite Leitung weitergegeben werden. Edison hatte nun kurz zuvor entdeckt, dass die Punkte und Striche sich leichter in das Papier prägten, wenn es vorher mit einer dünnen Wachsschicht überzogen wurde. Außerdem benutzte er jetzt statt einer Papierscheibe eine Rolle. Damit der Papierstreifen gleichmäßig abrollte, hatte er eine kleine Stahlfeder auf der Rolle angebracht. Tatsächlich ließ sich der Papierstreifen mit den Punkt- und Strichkerbungen so viel besser und schneller abspulen. Aber es entstand ein Nebengeräusch dabei. Je schneller die Rolle lief, desto vernehmlicher wurde es. Edison konnte sich die merkwürdigen Töne zunächst nicht erklären. Außerdem war er nicht sicher, ob seine Ohren ihn nicht getäuscht hatten. Er war nämlich fast taub. Nur mit dem rechten Ohr konnte er begrenzt hören. Deshalb bat er seinen Assistenten um ein Urteil. Charles Batchelor horchte aufmerksam auf das leise Ticken und Summen des eingeschalteten Telegraphen. Also, ich höre nichts. Jedenfalls nichts Ungewöhnliches. Noch einmal. Hören Sie genau hin, Bachelor. Da. Das meine ich. Hören Sie es jetzt? Doch, ja. Merkwürdig. Klingt beinahe wie ein Gemurmel. Dann haben meine Ohren mir also doch keinen Streich gespielt. Wie das Gemurmel bei Bells erstem Telefon. Ach, hören Sie auf mit Bells Telefon. Ich will wissen, woher dieses Geräusch aus meinem Telegrafen kommt. Ich wollte es doch nur beschreiben, Meister. Ja, schon gut, Charles. Sie können wieder an Ihre Arbeit. Alright. Ich hab's. Wie bitte? Ich hab die Erklärung. Und außerdem habe ich eine Idee. Und daran sind Sie schuld. Das merkwürdige Geräusch aus Edisons automatischem Telegraphen konnte nur von der kleinen Stahlfeder herrühren, die von den Einprägungen auf der Papierrolle in Schwingungen versetzt wurde. Diese kleine Feder gibt einen deutlich hörbaren Ton von sich. Das ist merkwürdig. Dabei stößt die Feder nur an die Einkerbungen im Papier. Diese Einkerbungen. Charles, stellen Sie sich vor, das wären nicht Punkte und Striche in dem Papier da, sondern Wellen. Wie kommen Sie denn darauf? Was für Wellen? Edison meinte Schallwellen, genauer Abbildungen von Schallwellen. Edison wusste, dass Töne Schwingungen sind, die in Form von Wellen durch die Luft oder irgendeinen anderen Stoff übertragen werden. Er kannte auch verschiedene Versuche von Wissenschaftlern und anderen Erfindern, denen es gelungen war, Tonschwingungen aufzuzeichnen. Zumeist mit Hilfe einer Membrane, die durch die Tonschwingungen in Bewegung versetzt wurde, und einem damit verbundenen Stift, der die Bewegungen aufzeichnete. Zum Beispiel auf eine rußgeschwärzte Glasplatte. Edison stellte sich also statt der Punkte und Striche wellenförmige Einprägungen vor, die sich wie kleine Hügel und Täler im Wachspapier abzeichnen sollten. Stellen Sie sich vor, Charles, diese kleine Feder bewegte sich darüber weg. Auf und ab. Sozusagen über Berg und Tal. Und die Feder soll dann die Töne erzeugen? Nein, die Feder ist unbrauchbar. Aber eine Membrane müsste es schaffen. Eine Membrane? Wie Bell sie beim Fernsprecher verwendet hat. Genau. Und jetzt wissen Sie auch, weshalb Sie an meiner Idee schuld sind, Bachelor. Sie haben Bell gesagt und ich habe Membrane gedacht. Bei der Beschäftigung mit Bells Telefonhörer, das lag schon einige Monate zurück, war Edison etwas aufgefallen. Nämlich, dass die Membrane im Gleichklang mit der Stimme vibrierte. Um festzustellen, wie stark die dünne, über eine Trommel gespannte Haut mitschwang, wenn er durch einen Schalltrichter darauf sprach, hatte er eine kleine Nadel senkrecht auf ihre Mitte gesetzt und seinen Finger darüber gehalten. Sobald die Membrane durch den Schall seiner Stimme in schwingende Bewegung geriet, stach ihm die Nadel leicht in den Finger. Daher wusste Edison, dass schwingende Membranen mechanische Arbeit leisten können. Ist noch genug Wachspapier auf der Rolle des Telegrafen? Jede Menge. Wie viel soll ich abschneiden? Kleines Stück nur, Bachelor. So? Ja, das reicht. Und zwei Membranen brauchen wir noch. Zwei? Für die Schallaufzeichnung reicht doch auch eine. Die andere ist ja auch für die Wiedergabe gedacht. Ehrlich gesagt, Meister, mir ist unklar, was dieser Versuch eigentlich ergeben soll. Edison legte das mit Wachs beschichtete Stück Papier unter eine Membrane, die in ihrer Mitte eine kleine stumpfe Nadel hatte. Er zog das Papier dicht unter der Membrane hindurch und rief dabei laut: Hallo! In der weichen Wachsschicht wurde ein kleiner Graben sichtbar, in dem sich die Schallwellen der Stimme wie Hügel und Täler deutlich abzeichneten. Dann sollte das Papier noch einmal hindurchgezogen werden. Aufgeregt bereitete Edison eine zweite Membrane vor. Würde es gelingen, die wellenförmigen Einprägungen wieder hörbar zu machen? Die Aufzeichnung ist gut. Sehen Sie, Bachelor? Sauber eingeprägt. Ja, sehe ich. Gut. Dann wollen wir uns das jetzt mal anhören. Oder auch nicht. Also, los. Papier hat Hallo gesagt. Mit meiner Stimme, Bachelor. Na, haben wir da wieder mal was erfunden? Edison misstraute dem Erfolg dieses ersten Experiments. Aber in einer Arbeitsnotiz vom 18. Juli 1877 bemerkte er zuversichtlich: Es besteht kein Zweifel daran, dass ich die menschliche Stimme speichern und jederzeit automatisch reproduzieren kann. Das soll also die ganze Erfindung sein? Aber Edison hat für sein Hallo-Erlebnis doch nichts weiter getan, als das Aufzeichnungs- und Wiedergabeverfahren des automatischen Telegrafen zu benutzen. Richtig. Nur anstelle von elektrischem Strom benutzte Edison seine Stimme als Energiequelle. Und nicht ein Elektromagnet steuerte die Bewegungen der Nadel, sondern eine Membrane, die im Gleichklang mit seiner Stimme vibrierte. Der geniale Einfall Edisons aber war, diesen Vorgang einfach umzukehren. Nämlich die Nadel einer zweiten Membrane über die Hügel und Täler der aufgezeichneten Schallwellen hopsen zu lassen und dadurch die Membrane in Schwingung zu versetzen. Die sichtbare, bisher aber stumme Hügellandschaft der Tonaufzeichnung wurde auf diese Weise wieder in hörbare und naturgetreue Töne verwandelt. Das Papier hat Hallo gesagt, oder? Mit meiner Stimme, Bachelor. Die Erfindung war tatsächlich so einfach, dass selbst Edisons Mitarbeiter, außer Charles Batchelor, sie nicht ernst nehmen mochten. Wenn der Alte gerade einmal nicht im Labor war, konnte man sie einigermaßen respektlos über die neueste Spinnerei ihres Herrn und Meisters spotten hören. Wenige Monate später, Ende November des Jahres 1877, wurde es ernst. Edison kam mit einer Zeichnung in die Werkstatt und ging auf seinen ältesten Mitarbeiter zu. Er hieß John Greasy. Hier, das ist was für dich, John. Moment, meine Brille. Aha, zeig her. Was soll das sein? Ein Phonograph. Aha. Ein Zylinder mit Handkurbel. Ja. Aha. Und das hier? Das ist die Halterung für die Membranen. Verstellbar. Und wofür ist das Ganze? Ich meine, soll das Ding Brötchen backen oder Strümpfe stopfen oder was? Nein, die Maschine soll sprechen, John. So, sprechen. Mehr nicht, was? Also, wirst du die Maschine bauen oder nicht, John? Natürlich werde ich das Ding bauen. Aber dass die Maschine dann auch Dankeschön sagt, dafür kann ich nicht garantieren. Auf den alten John Greasy konnte er sich verlassen. Das wusste Edison. Als er wenige Tage später Greasys Werkstatt betrat, um nach seinem Sprössling zu sehen, so nannte er seinen Fotografen, waren alle seine Mitarbeiter um den alten John versammelt. So, nun sind wir soweit. Ich wette, das Ding bleibt stockstumm, wie sich das für Maschinen niederer Ordnung gehört. Ganz meine Meinung. Gut, die Wette gilt. Eine Kiste Zigarren für jeden von euch, wenn er stumm bleibt. Ja. Wenn er aber spricht... Eine Kiste Zigarren für den Meister. Hm? Spitzenklasse. Das wollen wir doch hoffen. Wie weit bist du, John? Alles fertig. Ich freue mich schon auf eine gute Zigarre. Edison steht vor seinem ersten Phonographen. Ein Metallzylinder, der mit einer Staniolfolie überzogen ist, einem Zinnblättchen. Das Ganze ist die Walze. Sie lässt sich durch eine Handkurbel drehen. An der einen Längsseite der Walze ist ein Schalltrichter angebracht, der an seiner schmalen Öffnung durch eine Membrane verschlossen ist. An der Außenseite ist ein kleiner Stift befestigt. Er drückt gegen das Staniolpapier auf der Walze. Die ausgelassene Stimmung seiner Mitarbeiter verwandelt sich in gespannte Erwartung, als Edison die Kurbel zu drehen beginnt und die erste Strophe eines bekannten englischen Kinderliedchens in eine der Membranen hineinbrüllt. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and wherever Mary went, her lamb was sure to go. Als er seinen nicht gerade musikalischen Vortrag beendet hat und die Kurbel wieder zum Ausgangspunkt zurückdreht, herrscht atemlose Spannung im Labor. Nur Edison scheint ungerührt. Gleich werden wir ja wissen, wer die Zigarren bekommt. Sekunde noch. Mit ruhiger Hand stellt er die Membranen ein. Er nimmt den Stift mit der ersten Membrane vom Zylinder ab und setzt stattdessen den Stift der zweiten Membrane an den Anfang der Tonrille auf dem Zylinder. Dann ergreift er wieder die Handkurbel. Meine Herren, die Stunde des Phonographen hat geschlagen. Alle waren wie vor den Kopf geschlagen. Keiner hatte erwartet, dass der Phonograph auf Anhieb funktionieren würde. Später schrieb Edison in seinen Erinnerungen: In meinem ganzen Leben war ich noch nie so aus der Fassung geraten. Alle waren erstaunt. Ich hatte immer Angst vor Sachen, die gleich beim ersten Mal funktionierten. In den folgenden Wochen arbeitete Edison unermüdlich an seiner Erfindung. Am 6. Dezember 1877 war er mit seiner Sprechmaschine endlich zufrieden. Batchelors Tagebuchaufzeichnung berichtet nüchtern: Phonograph fertiggestellt. Haben Modell für das Patentamt gemacht. Die Nachricht von der Erfindung einer Maschine, die Sprache und Musik auf Walzen festhielt und bei Bedarf wieder freigab, sie also sozusagen auf Flaschen zog, verbreitete sich schnell. Bewunderung, Begeisterung, aber auch Misstrauen wurden dem Phonographen entgegengebracht. Eine sprechende Maschine? Ging das noch mit rechten Dingen zu? Das konnte ja nur ein übler Trick sein. Im besten Falle ein Bauchredner. Wahrscheinlich aber hatte sogar der Teufel seine Hand dabei im Spiel. Das jedenfalls fürchtete der Bischof von New York, John Vincent, der eines Tages in Menlo Park erschien, um dem Teufel in der Sprechmaschine das Handwerk zu legen. Aber ich sage Ihnen, hier hat der Teufel seine Hand im Spiel. Oder es steckt ein Bauchredner dahinter. Ich versichere Ihnen, Eminenz, es geht alles mit rechten Dingen zu. Aber ich werde diesem Teufelsapparat Worte sagen, die weder ein Bauchredner behalten, noch ein Teufel wiederholen kann, mein Sohn. Aus der Heiligen Schrift. Ich bin einverstanden, Eminenz. Können wir mit dem frommen Werk beginnen, Bruder Bachelor? Es kann losgehen, Meister. Sprechen Sie, Eminenz. Der Apparat ist bereit, Ihre Worte aufzunehmen. Jesaja, Jeremias, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Maleachi. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Das war's? Ja, das waren die 16 Propheten. Dann drehe ich die Kurbel zurück. Sie sehen, Eminenz, es geht alles mit rechten Dingen zu. Bis jetzt hat das Ding ja auch noch nichts gesagt. Der Phonograph wird Ihre Prophetennamen gleich wiederholen. Das, mein Sohn, wird er nicht wagen. Sind Sie soweit, Bachelor? Ich, ja. Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai. Alle 16 und keinen ausgelassen. Nein, ein Teufel kann das nicht sein. Und ein Bauchredner dürfte es schwer haben, die Stimme von eurer Eminenz so täuschend ähnlich nachzuahmen. Nun, also so täuschend ähnlich fand ich diese Stimme aus dem Apparat nicht, mein lieber Edison. Aber mit Geduld und Gottes Hilfe werden Sie Ihrer Maschine diese Unzulänglichkeiten schon austreiben. Meinen Segen haben Sie. Doch der bischöfliche Segen half nichts. Edison vernachlässigte seinen Sprössling während der nächsten 10 Jahre. Allerdings zugunsten einer vielleicht noch viel bedeutenderen Arbeit, der Errichtung des ersten Kraftwerkes der Welt. Während Edison dabei war, die Welt mit Strom und Licht zu versorgen, träumte Emil Berliner davon, die Welt mit Musik zu versorgen. Er kannte den Phonographen und hatte die wahren Möglichkeiten dieser Erfindung wahrscheinlich besser erkannt als Edison selbst. Emil Berliner stammte aus Hannover. Er war ein Träumer und Bastler. Um dem Militärdienst zu entgehen, wanderte er 1870 mit 19 Jahren nach Amerika aus. Es war die Zeit der großen Erfindungen und der junge Emil nahm regen Anteil. Obwohl ihm keine Laboratorien und Mitarbeiter zur Verfügung standen, versuchte auch er sich an verschiedenen Erfindungen. Sein erster Erfolg war ein verbessertes Mikrofon. Alexander Graham Bell, der gerade den ersten Fernsprecher erfunden hatte, wurde auf den jungen Berliner aufmerksam und machte ihn bald zu einem seiner wichtigsten Mitarbeiter. In Bells Laboratorium in Washington war es auch, wo Berliner einen Phonographen sah. Er war fasziniert von dieser großartigen Erfindung. Was er jedoch über die Verwendungsmöglichkeiten erfuhr, das genügte ihm nicht. In einer Zeitschrift hatte Edison 10 Vorschläge veröffentlicht, wie der Phonograph seiner Meinung nach am besten zu verwenden sei. Berliner las einen Vorschlag nach dem anderen mit wachsender Ungeduld. Erstens, Korrespondenz und jede Art von Diktat ohne Zuhilfenahme eines Stenografen. Immerhin sehr praktisch. Zweitens, phonographische Bücher für Blinde, die von ihnen keinerlei Anstrengung erfordern. Drittens, Unterrichtung in der Redekunst. Viertens, Musik. Na endlich, ich dachte schon, die hätte er ganz weggelassen. Fünftens, letzte Worte von Familienangehörigen, sechstens, Spielzeug, siebentens, naja, und so weiter. Aber Musik an vierter Stelle? An erster Stelle hätte er sie nennen sollen. Darin liegt die Möglichkeit dieser wunderbaren Maschine. Keine Sprechmaschine, eine Musikmaschine sollte der Phonograph sein. Eine Maschine, die es auch dem kleinen Mann ermöglicht, den großen Caruso zu hören oder Klavierkonzerte, Opern, Sinfonien, was er mag. Das ist die Zukunft des Phonographen. Berliner erkannte allerdings, dass der Phonograph dazu noch wesentlich verbessert werden musste. Sobald er es sich leisten konnte, löste er sich von Alexander Graham Bell und richtete sich eine eigene kleine Werkstatt im Vorderzimmer seines Hauses in Washington ein. Hier konnte er sich ganz der Verbesserung des Phonographen widmen. Aber auch Alexander Graham Bell war an der Vervollkommnung des Edison-Phonographen gelegen. Er hatte die geschäftlichen Möglichkeiten gewittert, die im Phonographen steckten. Und während Edison seinen Phonographen immer noch für eine zwar reizvolle, aber nutzlose Spielerei ohne kommerziellen Wert hielt, waren Bell so wesentliche Verbesserungen gelungen. Er holte sich das Patent für diese Verbesserungen an Edisons Phonographen, dann schrieb er dem Erfinder und bat um Zusammenarbeit. Als Tate, Edisons Sekretär, ihm das Schreiben unterbreitete und zu verstehen gab, dass er den Vorschlag Bells für ganz vernünftig hielte, platzte Edison der Kragen. Ganz vernünftig, finden Sie das? Dieser hinterlistige Spekulant Bell klaut meine Erfindung, fummelt daran herum und gibt sie dann als eigene Züchtung aus? Und Sie finden das vernünftig? Schöne Bescherung. Was soll ich Bell denn nun antworten, Mr. Edison? Das fragen Sie noch? Nichts. Gar nichts. Mit solchem Piratenpack haben wir nichts zu tun. Zusammenarbeit, dass ich nicht lache. Ich kann mich selbst um die Erziehung meines Lieblingskindes kümmern. Ich werde meinen Phonographen verbessern, dass dem Schmarotzer die Augen übergehen. Da soll mir noch einer kommen und Patente für meine Erfindung anmelden. Ruinieren werde ich diese Halunken! Im September 1887, genau 10 Jahre nach der Geburt des Edison-Phonographen, meldete Emil Berliner ein Patent an. Und erhielt es. Für die Erfindung des Grammophons und der Schallplatte. Da hatte Edison sich wohl etwas zu spät um die Erziehung seines Lieblingskindes bemüht. Ja, denn Emil Berliners Grammophon war wirklich eine neuartige und selbstständige Erfindung. Ich zeichne die Schallwellen nicht wie Edison senkrecht zur Fläche auf, sondern parallel zu ihr. Die Nadel an der Membrane braucht sich den Weg also nicht mehr mühsam durch das Wachs zu bahnen, indem sie je nach Stärke der Tonschwingungen tiefe oder weniger tiefe Täler in die Tonrille gräbt. Ich habe die Nadel so montiert, dass sie die Schwingungen durch seitliche Bewegungen aufzeichnet. Und zwar auf eine Zinkplatte, die ich mit Wachs überzogen habe. Damit hatte Berliner zwar das Prinzip der Tonaufzeichnung von Edison übernommen, aber er hatte es sozusagen um 90 Grad gedreht. Die Nadel hopste also nicht mehr auf und ab, sondern sie schwang in der Führungsrille hin und her. Mit diesem seitlichen Schnittverfahren erzielte Berliner Tonaufnahmen, die kaum noch unnatürliche Verzerrungen aufwiesen. Auch die Platte, die ich anstelle von Edisons Walze benutze, bedeutet einen Fortschritt. Vor allem in den Wiedergabe- und Vervielfältigungsmöglichkeiten. Sie ist weniger empfindlich als die Walze. Wenn man nämlich eine Walze 4 oder 5 Mal spielt, ist die Rille derart ausgefräst, dass kaum noch ein Ton zu hören ist. Die Platte hat also eine längere Lebensdauer. Später stellte sich außerdem heraus, dass die Platte auch für Vervielfältigungen besser geeignet war als die Walze. Und Edison, erkannte er Berliners Erfindung an? Mit der Zeit musste er die Überlegenheit des Grammophons einsehen. Denn trotz der vielen Verbesserungen an seinem Phonographen begann das Grammophon sich durchzusetzen. Der Wettlauf zwischen Phonograph und Grammophon, Walze und Schallplatte sollte noch einige Jahre andauern. Patentämter, Gerichte, Industrielle, Künstler und Wissenschaftler waren daran ebenso beteiligt wie die beiden Erfinder Edison und Berliner. Noch im Jahre 1890 war der Kampf unentschieden. In einem Bericht der Vossischen Zeitung heißt es am 5. Januar 1890: In dem Foyer des Belle Alliance Theaters wurde Sonntagmittag einer Anzahl geladener Gäste Emil Berliners Grammophon gezeigt, das dem Edisonschen Phonographen den Rang streitig macht, sehr Tüchtiges leistet und nach weiterer Vervollkommnung dem Edisonschen Apparat erhebliche Konkurrenz bereiten wird. Aber nicht lange danach melden die New Yorker Zeitungen in großer Aufmachung Phonograph gegen Grammophon. Sieger Grammophon. Der Kampf war entschieden. Die Schallplatte trat ihren Siegeszug an. Edison aber, der Zauberer von Menlo Park, konnte sich mit dem Sieg des Grammophons Zeit seines Lebens nicht abfinden. Denn der Phonograph war sein Lieblingskind gewesen unter den über 1000 Erfindungen, die er in seinem Leben gemacht hat.